Ambrogio Foga gibt sich und der Welt Rechenschaft über seine Expedition, die er vom 13. März bis zum 30. April 1983 durchgeführt hat. Aus dem lebensbedrohlichen Gang ins ewige Eis der noch unentdeckten Pole ist im vorletzten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts ein waghalsiger Sport geworden. Keine geografischen Utopien sind mehr zu entdecken, keine Schätze heimzubringen, allenfalls noch Eisproben, die den Grad der Luftverschmutzung am Pol anzeigen. Und aus den Medien, in Gestalt der Radiotechnik, 1929 von Friedrich Wolff noch als ein völkerverbindendes Instrument gefeiert, sind allgegenwärtige Begleiter eines abenteuerlichen Spektakels geworden. Hören Sie nun den vierten Teil der Hörspielreihe Polarexpeditionen. Ein Komet versucht uns zu umgarnen. Wundersame Pole. Der Marsch übers Packeis und andere Wunder. Die Reise des Ambrogio Fogar, beschrieben von Giorgio Bandini in der Übersetzung von Burkhard Kröber. Ein besonderer Dank gilt Edgar Allan Poe, Jacques Le Goff, Michail Michailowitsch Bachtin und Chrétien de Troyes im Namen der Utopie. Der Ort des Erzählens. Meinen Sie nicht, dass hier ist eine Art Sicherheitsventil? Doch. Ja, ja. Ich hätte es zwar nie gedacht, aber Sie hatten recht. Hier ist ein Sicherheitsventil für uns Wandern. Wie man einst sagte, U prato che, es gibt eine Wiese, magnifico e grande, herrlich und groß. Nicht irre ging ich, I neither lost my way, not turned aside the first time. Ich hätte Wüsten durchmessen und Ozeane überquert, zu sehen diese gläserne Halle, Sala di Vetro, und weit und prächtig. Manchmal ist der beste Ort gleich um die Ecke wie hier. Man muss ihn nur erkennen. Und die Nähe kann täuschend sein. Ja, sogar eine Schranke. Freilich nicht für die Fantasie. Und wir fantasieren ja alle gern. Oh, pardon. Ich meine, ich fantasiere gern. Seit jeher. Aber Sie kommen mir nicht bekannt vor. Und Sie auch nicht. Obwohl, ich glaube, Sie habe ich schon mal gesehen. Ja, ich glaube auch. Warten Sie. Helfen Sie mir mal auf die Sprünge. Leider suche ich heute vergeblich nach einem alten Bekannten. Er scheint nicht gekommen zu sein. Aber kann ich ihn wirklich einen Bekannten nennen? Alles, was ich von ihm kenne, sind Fantasien, Abenteuer, wirre Verwicklungen, die wir uns beim Warten anvertraut haben. Heute ist er nicht da. Und nun, verstehen Sie vielleicht, dass ich Ihnen die Fortsetzung einer Geschichte erzählt habe, die mit ihm begonnen hatte? Ich muss sie ihm das nächste Mal ganz erzählen. Aber um sie in Fluss zu halten, habe ich erst mal von meiner Krankheit erzählt. War es wirklich eine Krankheit? Naja, vielleicht sowas Psychosomatisches, wer weiß. Jedenfalls eine Krankheit, die nur durch viel Sonne geheilt werden kann. Also eine sehr teure Krankheit. Man rät mir, auf die Malediven zu gehen, weil die Kanarischen Inseln zu feucht sind. Die Seuchen breiten sich aus. Alles ist in Bewegung. Der Süden rückt vor und bedrängt uns. Man könnte schon meinen, unsere Stadt wäre in Afrika oder in Thailand. In Thailand sind die Frauen so hässlich, aber meine Schwägerin hat eine thailändische Hausgehilfin, die ist schön wie eine Königin. Ich träume von ihr Tag und Nacht, aber sie ist sehr abweisend. Ich hab's mit kleinen Geschenken versucht, aber sie hat sie kaum angesehen. Ich muss unbedingt einen Weg finden, ein Mittel. Sie stellt sie bestimmt auf die Probe. Ich bin ganz sicher, sie wartet auf eine ritterliche Geste von Ihnen. Zum Beispiel, dass Sie nicht anderen Frauen nachschauen. Naja, das wäre das Mindeste. Oder dass Sie die ganze Nacht lang Ihr Licht brennen lassen. Als ob Sie nicht schlafen könnten. Und dass Sie warten. Warten. Geduldig warten. Mir kommen sie vor wie Tiere. Nein, nein. Ich meine das gar nicht herablassend. Aber die menschliche Natur hält Überraschungen für uns bereit, die nicht immer angenehm sind. Ich gebe zu, sie machen mir sogar Angst. Neulich habe ich geträumt, dass ein Afrikaner am Gartentor stand, wie ein Wächter. So dass ich erst mal um den Block gehen musste, um Zeit zu gewinnen. Als ich zurückkam, stand er nicht mehr am Gartentor, sondern hockte jetzt vor der Haustür. Hockte da wie vor einem imaginären Feuer. Mit seinen großen Ohren und seiner plattgedrückten Nase. Und da sind Sie aufgewacht, was? Ja. Es stimmt schon. Diese Leute sind wirklich sehr anders. Ihre Thailänderin will Sie vielleicht auf die Probe stellen, aber die Frage ist, wie will sie Gewissheit haben? Wie will sie erobert werden? Die Kulturen sind in Bewegung. Die Dinge verändern sich. Die Jahre vergehen rasend. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Verehrer, der mich leidenschaftlich umwarb. Er verwöhnte mich. Eines Tages machten wir einen Ausflug zum See. Wir waren allein. Nur er und ich. Und unsere Spiegelbilder im See. Ich sagte nein. Ich könnte seinen Ring nicht annehmen. Er sah mich an. Dann sah er zu meinem Spiegelbild im Wasser. Gab ihm den Ring, ließ ihn zwischen den Brüsten versinken. Da wurde er mein Gefährte. Und Sie werden es nicht glauben, es war derselbe, der mich dann später in dieser Krankheit versinken ließ. In dieser psychosomatischen Sache, die mich zwingt, auf die Malediven zu fliehen. Wie oft habe ich geträumt, auf der Nautilus zu entfliehen. Ich träume es noch. Auch jetzt noch? Ja, auch jetzt noch. Sie haben schon richtig verstanden. Und Sie? Wovon träumen Sie? Verstecken Sie sich nicht hinter dieser selbstsicheren Miene. Ich bin alles andere als selbstsicher. Also dann hinter dieser ironischen Miene? Ich bin eher nervös. Eher kindisch, meinen Sie. Wie bitte? Kindisch. Auch wenn Sie es nicht wissen. Kindisch wie ich. Ich habe ein Kind adoptiert. Ein malaysisches. Aber es half nichts. Am Ende bleibt Ihnen nur eins. Wir werden geboren. Man schneidet unsere Nabelschnur durch. Aber wir bleiben trotzdem immer mit Mutter und Vater verbunden. Sie ernähren uns, Sie verhätscheln uns, sie beschützen uns. Wir sind gezwungen, sie zu lieben. Gezwungen? Wie sonst? Nennen Sie eine Liebe ohne Alternativen. Die sanfteste aller Gefangenschaften. Die zarteste aller Gewalten. Uns bleibt nur diese geschlossene Welt. Geschlossen für immer und ewig. Oh, aber mit Ihren Herrlichkeiten. Ihren himmlischen Gaben. Sie ist und bleibt ein Gefängnis. Wenn auch ein vergoldetes. Und eines Tages denkt man, ich ertrage es nicht mehr. Und dann träumt man zum ersten Mal von der Nautilus. Vom Märchenprinzen. Von Dornröschen. Vom trüben Schleier des Marihuana. Und der rebellische Fötus wird ein Kind. Und dann ein Mann. Nein, nein. Er bleibt ein Kind. Das ist es, was man begreifen muss. Man bleibt ein Kind bis zum Tod. Ich zum Beispiel. Wissen Sie, was ich gern tun würde jetzt noch in meinem Alter? Mich noch einmal in die Nautilus einschiffen und davon fahren in die magischen Zaubergewässer der Welt von Walt Disney. Leider hat meine Schwiegertochter einen bösen magischen Einfluss auf meinen Sohn. Denn sie ist eine Schwedin. Sie kommt aus den tausendjährigen Wäldern und der Wald war schon immer erfüllt vom Pandemonium der Natur. Sie ist sozusagen silvanisch. Man muss schon blind sein, wie mein Sohn, um es nicht zu sehen. Jawohl, sie ist quasi Ligna Silvatica. Dedans le Haut-Bocage. Au fond du bois, Rami. Mirabilis. Magicus. Wundersam. Magik. Was reden Sie denn da? Wir sind schließlich im Jahre 2000. Was? Schon? Wie schrecklich. Ja, stimmt. Entschuldigen Sie. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich war vorlaut. Aber die runden Tausender machen uns Angst. Es ist alles so ungewiss, als ob die Barbaren wiedergekommen wären und unsere Hoffnung durchkreuzt hätten. Falsche Wünsche haben Sie geweckt. Das ist alles. Und das Ergebnis ist eine psychosomatische Krankheit. Ich verehrte meinen Gefährten, vergötterte ihn. Auch an dem Abend, als meine Rivale kam, begriff ich noch nicht. Ja, wie denn? Er hat doch 3 Jahre lang weltabgeschieden hier drin gelebt, in diesem Haus, mit mir allein. Während die anderen draußen Geschäfte machten, Handel trieben, mit fernen Kontinenten sich heldenhaft schlugen. Den Blick unablässig auf seinen alten Freund gerichtet, bat er mich, ihn gehen zu lassen für 1 Jahr. Nicht einen Tag mehr, befahl ich ihm. Nicht einen Tag mehr, rief er lachend und vergaß mich für eine Ewigkeit. Dann plötzlich, ich weiß nicht, was passiert war, wollte er wieder zurückkommen. Ich jagte ihn weg. Ich hatte eine Hecke aus Bäumen und Brombeersträuchern rings um das Haus gepflanzt und dänische Doggen bewachten sie. Zaubersprüche, um mich zu besänftigen. Er rettete eine meiner Schwestern vor dem Bankrott. Ich las es in der Zeitung. Und von seinen Heldentaten las ich. Er kam sogar im Fernsehen. Oh. Doch meine Wüste blühte nicht wieder auf. Im Gegenteil. Ich spürte die ersten Symptome. Nummer 18, bitte. Nummer 18, kommen Sie bitte herein. Die ersten Symptome waren Verödung, Verlassenheit. Nummer 18, bitte. Der Ort des Erzählens öffnet sich der Wissenschaft. Nun, Signor Fogart, sind Sie wirklich entschlossen, zum Pol aufzubrechen? Ja, schon seit einiger Zeit. Das Unternehmen ist so schwierig, dass ich möglichst viele Sorgen hinter mir lassen möchte. Ich möchte zum Beispiel sicher sein, dass... Sehr gut. Ja, dass meine Nerven und vor allem mein Hirn perfekt funktionieren. Ja, deswegen bin ich hier. Sicher, sicher. Hier muss man alles im Voraus bedenken. Besonders den Aspekt der Ermüdung. Nicht nur der Muskeln, sondern auch der mentalen Kapazitäten. Korrigieren wir also die Daten, machen wir eine Telemetrie. Ja, gut. Um die Bewegungsfunktionen unter Stressbedingungen zu testen. Dann ein Elektrokardiogramm. Im Rahmen des Möglichen können wir Ihnen ein ziemlich exaktes Bild geben. Das können Sie sich in Ihren Pass kleben. Ah, Fogger ist nicht verrückt. Alles funktioniert. Alles unter Kontrolle. Die Werte sind gut. Na bestens, dann wird dieses Problem ja gelöst. Aber ich habe noch andere. Sehen Sie hier, Professor Arrigo. Die EEG-Werte sind alle völlig normal. Das Hirn zeigt keine Ermüdungserscheinungen unter Stress. Was die Muskelleistung betrifft, da ist ein leichtes Absinken nach erfolgter Belastung zu konstatieren. Aber nur, das Gegenteil wird sehen. Nur in den üblichen physiologischen Grenzen. Also ist auch das völlig normal. Großartig. Ich würde sagen, einen besseren Anfang können Sie sich gar nicht wünschen. Mal, wenn ich dich sehe, hast du einen langen Bart und bist dünn wie ein Strich. Es wird hart sein. Wie immer. Wie immer. Und die endlose Reise, um dich in Resolute Bay zu treffen. Weck die Kleine auf. Hey, hey, mein Kätzchen. Oh, meine Kleine, komm, mein Kätzchen, wach auf. Aber sie ist wach doch schon auf. Wach, Ambrogio. Hm. Maria Teresa. Ah. Als du damals nach Kapstadt gekommen bist, um mich zu treffen, nach dem Untergang der Surprise. Als es erst hieß, ich wäre tot und du dann die Nachricht von meiner Rettung bekommst. Nein. Warum hast du denn nur gesagt? Du hast dich ja gar nicht rasiert und wie dünn du bist. Dachtest du, ich wäre wütend geworden, wenn du geweint hättest? Leg los, Ambrogio, schnell. Was du nicht mehr dran denken. Ein magischer Sprung mit dem Jet. Da wären wir also in Resolute Bay. Die Eskimos ähneln uns wenig. Frobisher, einer der ersten Arktisforscher, beschrieb sie zunächst als seltsame Robben, die auf ihren Hinterfüßen über die Hügel laufen. Als es ihm dann gelang, mit ihnen zu sprechen, antworteten sie, auch wir sind Menschen. Ein Eskimo, Risal, wird mein Führer und Helfer sein. Ambrogio, vergiss nicht, auch ich bin noch da. Zusammen mit Claudio, der mich oft auf meinen Reisen begleitet. Diesmal wird Claudio mich von Resolute Bay aus beschützen und auf meinem Marsch übers Packeis versorgen. Ambrogio, hast du alles? Fehlt dir noch was? Claudio ist wie eine Mutter zu mir. Meine rührend besorgte Mutter ließ mir einmal am Ende einer sehr abenteuerlichen Reise einen Brief aushändigen, in dem sie mir arme Ritter versprach. Eine billige Süßspeise, die heute niemand mehr kennt, aber die ich als Kind sehr gemocht hatte. Ich werde schon sehen, Ambrogio. Alles wird gut werden. Wie damals im Himalaya und all die anderen Male. Ich werde hier ununterbrochen am Funkgerät sitzen. Die ganze Zeit. Mach dir keine Sorgen. Ambrogio, wie hast du für diese Unternehmung trainiert? Und wo? Ich habe verschiedene Arten von Körpertraining gemacht. Aha. 15 Kilometer laufen, ein bisschen Gymnastik. Nichts Besonderes, nur um fit zu bleiben. Viel wichtiger ist für mich das geistige Training. Das mache ich dauernd. Der hier zum Beispiel in diesem Laden. Ich suche hier nützliche Dinge, die ich unterwegs brauchen kann. Zum Beispiel diese Machete. Mit der kann ich meinen Weg durchs Eis schlagen, wenn es nötig ist. Aber ich suche auch ganz normale, alltägliche Dinge, gewöhnliche Haushaltsgegenstände zum Beispiel, um sie zu berühren, mir einzuprägen. Ich brauche diese Erinnerung. Ich brauche diese innere Sicherheit, damit ich unterwegs, wenn ich nicht gerade mit allen Kräften nach meinem Ziel strebe, das für mich wunderbar ist und für andere bloß eine Zeitverschwendung, nämlich den Pol zu erreichen. Ja. Naja, damit ich mich nachts mit meinen Erinnerungen im Schlafsack ein bisschen wie zu Hause fühlen kann. When I was at Resolute Bay, military help, probably the Air Force. Oh yeah, oh yeah, I worked. Ambrogio, entschuldige, noch eine Frage. Weiter im Norden findest du Temperaturen um 40 Grad minus und tiefer. Wie schützt du dich dagegen? Nun, da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Einmal die Kleidung. Und die bietet heutzutage ganz guten Schutz mit den modernen Isolationsfibern, die extra für diese Temperaturen entwickelt worden sind. Obwohl ich für den ersten Teil des Marsches lieber die guten alten Naturfasern nehme, die hier seit jeher üblich waren. Mit anderen Worten, ich kleide mich wie die Eskimos. In Pelzjacken aus Rentierfell, Pelzhosen aus Rentierfell und so weiter. Alles genau wie sie. Der andere Schutz ist geistiger Art. Die Eskimos sagen, dass man die Kälte überleben kann, wenn man sich innerlich auf gewisse Ängste und Erschöpfungen eingestellt hat. Ich habe die richtige Kleidung und ich glaube, ich habe inzwischen auch die richtige geistige Einstellung, um den Versuch zu wagen. Ich habe jetzt zwei Funkgeräte dabei. Das eine verbindet mich mit dem Basislager in Resolute Bay, wo Claudio sitzt. Und das andere direkt mit dem Piloten, wenn sie mich auf der normalen Polroute überfliegen. Ja, stellt euch vor, ich kann direkt mit ihnen Kontakt aufnehmen. Aber da ist noch etwas anderes, was man wissen muss. Ich habe den Marsch so vorbereitet, dass ich auch, wenn das Funkgerät einmal ausfällt, und das kann ja schon mal passieren, nicht aufhören muss, sondern weitergehen kann. Ich bin autonom in meinen Bewegungen. Und wenn es nötig ist, kann man mich finden. Ich habe einen satellitengestützten Lokalisator, der meine Position alle 107 Minuten an Washington und an Edmonton durchgibt. Ein tolles Ding ist das, so ein Kästchen mit Knöpfen, nicht größer als ein normaler Taschenrechner. Mit dem kann ich jederzeit eine Nachricht senden, natürlich qualifiziert. Ich brauche bloß ein paar Zahlen zu drücken und wer mich empfängt, versteht, was los ist. Ich kann zum Beispiel ein Rettungsflugzeug herbeirufen, aber ich kann auch Nachrichten durchgeben wie mein Hund ist krank, er braucht Futter oder mein Brennstoff geht zu Ende. Versteht ihr mich? Ja, und als letzte Nachricht kann ich dann mitteilen, ich hoffe, das kommt direkt vom Nordpol, mein Glücksgefühl. Wenn Sie den Notruf senden müssen, Vogar, dann hat der Notruf Vorrang vor allen Anrufen. It is like Mayday, Mayday, Mayday. I answer it and it is so important. Das sagst du auf Italienisch, Ambrogio. Nein, nein, ich muss das auswendig lernen, denn über Funk darf ich nur Englisch sprechen und ich will lieber gleich anfangen, mich daran zu gewöhnen. And it's so important, and I wish to write what I know. Warte mal, Moment bitte, warte doch mal, ja, bitte. Ja, oh, ja. Madonna, dieses Gerät, das Band läuft nicht richtig. Ach, das war dieser Kälte. Verschissener Morgen. Moment noch bitte. Ich muss mir die Handschuhe überziehen. Ich fühle meine Finger ja gar nicht mehr. So. Ja, ist in Ordnung, okay, sprich ja, weiter. Ja, also gut. Also das da, auch wenn man es unter dem vielen Schnee kaum erkennt, ist ein Boot. Na, Ambrogio, erinnert dich das an etwas? An etwas aus deiner Vergangenheit? Ja, da hast du wohl recht. Das Boot ist ein Symbol. Es symbolisiert meine Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die vielleicht wiederkommt. Ich will nicht ausschließen, dass ich eines Tages wieder zur See fahre, aber in diesem Moment steckt es hier so gut wie gefangen im Eis. Und vielleicht für immer. Meine unmittelbare Zukunft ist mein Hund. Der da. Wir werden beide gemeinsam ums Überleben kämpfen. Nicht, dass ich mir Sorgen mache oder dass ich irgendwie deprimiert wäre, nein, aber bis zum Pol zu gelangen. Gemeinsam. Hey, Amaruk! Amaruk! Komm her! Amaruk! Amaruk! Guter Hund! Oh, guter Hund! Ja, lieber Hund, Amaruk! Komm her! Ja, mein Hund! Ja, mein Hund ist vielleicht das Wichtigste, was ich habe. Nach dem Lokalisator. Oder vielleicht noch davor. Mit meinem Hund. Kann man in der Arktis überleben? Mit einem Lokalisator kann man bloß gefunden werden. Der Hund weckt mich, wenn nachts ein Polarbär zu nah ans Zelt rankommt. Er sorgt mit seinem Geheul dafür, dass ich mein Leben retten kann. Vermutlich auch seins. Ja, schön. Aber was machst du denn, wenn der Hund dich warnt, dass ein Bär in der Nähe ist? Was machst du da? Na, erstmal mache ich großen Lärm. Aha. Und zu diesem Zweck habe ich so eine Art Trompete. Die funktioniert mit Pressluft, so wie eine, wie man sie jetzt heute auf den Schiffen benutzt, anstelle der alten Nebelhörner. Wisst ihr? Ich will nicht behaupten, dass ich dem Bär damit Angst machen kann, aber ich versuche ihm damit Eindruck zu machen, ihn zu verblüffen, um ihn auf Distanz zu halten. Naja, und dann haben die Eskimos mich überzeugt, dass ich einen Karabiner brauche. Denn wenn der Bär trotzdem näher kommt, trotz des Lärms und trotz seiner Verblüffung, nur dann ist mein Leben, glaube ich, wichtiger als das seine. Aber es wird ein fairer Kampf sein, glaube ich, mit ungefähr gleichen Chancen für beide, denn ich kann nicht besonders gut schießen. Aber ich denke, ich werde es schon schaffen. Polarbären sind keine Hirngespinste, sie existieren wirklich. Was hast du denn sonst noch alles dabei? Ein Zelt, das sozusagen mein Haus ist. Ein Benzinkocher, auf dem ich mir das Essen warm mache. Eine Spezialnahrung, die ein Team von Sportärzten mir präpariert hat. Eine sehr ausgeklügelte Sache. Sehr leicht verdaulich und dabei sehr nahrhaft. Dann ein Schlafsack. Und natürlich die Navigationsgeräte. Die Chronometer, die extra für mich eingestellt worden sind. Den Sextanten. Die Seekarten. Kleiner Nebengedanke am Rande eines langen Interviews. Naja, eben alles. Man hat mich gefragt, welche Errungenschaften der modernen Zivilisation ich abschaffen würde, aber ich würde gar nichts abschaffen. Wissen, wo ich bin. Ich bin der Ansicht, die Roboter müssen von den Menschen geführt werden und ihnen dienen. Ja, und noch etwas. Ich sehe in dieser Sache nicht bloß eine ritterliche Unternehmung. Also, deine jetzige Unternehmung ist ja so verschieden von allen deinen früheren, nicht? Wieso verschieden? Ja, doch, verschieden, Leute. Von außen gesehen ist sie verschieden. Einverstanden. Normalerweise segle ich mit der Surprise über das Meer und diesmal muss ich marschieren. Aber innerlich und vor allem in der Art, wie ich mich geistig bewege, ist es genau dasselbe. Ich will es dir erklären. Ja. Übers Eis marschieren ist wie übers Meer segeln. Man hat als Bezugspunkt nur die Sonne, die Sterne, den Himmel. Und das Vorankommen, in Anführungszeichen. Die Grundidee meiner Reisen ist immer dasselbe. Ein Mann probiert etwas aus. Oder besser gesagt, er stellt sich selbst auf die Probe. Verschieden sind nur die Mittel, die er dazu benutzt. Und das ist klar. Erst war es das Boot, das liegt nur auf dem Meeresgrund. Und jetzt ist es ein Schlitten und ein Hund. Und wer weiß, was es morgen sein wird. es dem Packeis gelingen, sich in einen Ort des Erzählens zu verwandeln? Alles ist fertig! Eine Erinnerung des Ritters Snorri Sturluson aus dem 13. Jahrhundert. Umlo! Ango! Anregnis! Zurückis! Wer weiß? Ach, nicht groß! Schlimmer, als ich gedacht hatte. Komm! Die Gezeiten, Wind und Tiefenströmungen haben das Packeis so durchgebracht. Die Sonne! Die Sonne! Meine Tochter sagte, Papi, du bist stark wie die Sonne. Die Augen brennen in mir. Die Sonne, da immer zu. Ach, und wohin ich blicke, stolz. Überall tief in der Bezirke. Es gibt keine 24 Stunden. Lass mich. Ich werde mir einen 16-Stunden-Rhythmus erfinden, damit ich schneller vorankomme. 8 Stunden Marsch und 8 Stunden Ruhe. Kein Essen mit Freunden mehr. Kein Fernsehen. Gib mir die Koordinaten, die der Satellit übermittelt hat. Gib mir die Daten. Hör doch an die Koordinaten. Aha, alles okay hier. Bisschen windig, aber nicht sehr. Temperatur gleich bleiben. Minus 4,2. 42. Ich wiederhole, 4,2. Alles okay. Der Hund tut seine Pflicht. Okay, Claudio, Ende. Ich übergebe. Jetzt, Amadouk. Auf zum Finale. Ganz klar. Was machen deine Pfoten? Und der Wind und die Kälte, die Kälte in diesem Moment. Bei 40, 45 Grad minus werden sie unerträglich. Nicht für die Moral, aber für die Haut. Bei diesen Temperaturen, die können bis 70, 80 Grad gehen. Platzt einem die Haut. Und was noch gefährlicher ist, sogar das Packeis kann platzen. Ich erinnere mich an die Dramen im Team von Nobile, an die Angst, als die dachten, das Eis könnte brechen und ihr rotes Zelt könnte verschluckt werden. Von einer unheimlichen Urgewalt, vom Meer, das seinen Eisdeckel sprengt, um das Zelt hinabzuziehen auf seinen Grund. Los! Los, Amadouk! Weiter, zieh wir weiter! Die größte Gefahr von allen. Die wahre Gefahr. Bin ich selbst. Oh, ja doch. März. Vor etwa einer Stunde sind wir von Cape Columbia eingetroffen. Und wie mit Ambrogio vereinbart, warten wir hier auf seine erste Funkmeldung. Ambrogio! Ambrogio! Ambrogio! Ambrogio! Ambrogio, hier Claudio! Antworte, wenn du mich hörst! Over! Nichts zu machen, er kriegt uns noch nicht. Komisch, das ist 7:05. Er hat gesagt, er wird es heute Abend sicher schaffen. Was meinst du, vielleicht hat er die Antenne nicht rausgezogen? Ambrogio! Ambrogio! Ich weiß nicht, ob du das warst, aber du bist sehr schlecht zu hören. Wenn du es bist, sprich weiter. Over! A radio ball strength 223. A radio ball string 223. Can you hear me? Over. Ha, endlich, das ist er, das ist er, das ist Ambrogio. Roger, sitz in Ambrogio. Ambrogio, is everything prepared to copy me now? Over. Roger, Roger. They are all here, starving for themselves, for... Pilesen, Ambrogio! Over! Hallo, Claudio. Hallo, Ambrogio. Hallo, Claudio. Hallo. Hier ist deine Ausrüstung. Neues Zelt, trockener Schlafsack, Batterien, Lebensmittel für dich und Amadouk. Eine Orange. Ich habe sie unterm Pullover getragen. Iss sie gleich, bevor sie zu einer Eiskugel wird. Ich werde sie auf dem Herzen tragen. Und die neuen Flaschen? Die Flaschen für die Eisproben? Hier sind sie. Alles da. Gib mir die Proben, die du gesammelt hast. Aber meinst du wirklich, man kann mit ihnen den Grad der Luftverschmutzung am Pol bestimmen? Schick sie gleich an das Institut für Kernphysik. Bis dann, Claudia. Ciao. Ciao. Ciao. März. Jetzt sitze ich hier schon 50 Stunden blockiert vom Wind und vom Nebel im Zelt. März. Das Eis ist jetzt etwas glatter. Das sind auch Bärenspuren. Ich bin wieder unterwegs und irgendwo muss ich hier ankommen. Womöglich am Nordpol. Ach, die Eisproben. Gestern habe ich sie vergessen. Das Erzählen geht weiter. Gewaltige Kräfte regen sich unter dem Eis. Es kann jeden Moment zerbersten, auch hier unter meinem Zelt. Ich lebe in ständiger Angst. Wer hier ins Wasser fällt, ist in 2 Minuten tot. Es sei denn, er macht's wie Eskimos. Er muss seinem Hund den Bauch aufschlitzen und sich in seinen warmen Eingeweiden verkriechen. Aber sobald mich der Schlaf übermannt, gelingt es mir auch zu träumen. Das Gewehr! Ein Bär! Au! Komm mal, du! Komm mal, du hast ja auch schon so! Komm mal, du, komm her! Komm her! Komm! Leg dich wieder schlafen, Armer, du, leg dich wieder schlafen. Leg dich schlafen. Siehst du, es war ein nebliger Tag. Aber jetzt, wo die Sonne zum Horizont niedersinkt, möchte man meinen, es ist ein Abend für Jungverliebt. Roger, Roger! Is everything okay? How is Armaduch? Hallo, Ambrogio! Kannst du mich hören? Natürlich, aber wenn das nächste Mal wieder mit dem Flugzeug kommt, einen anderen Hund bringen kann. Vielleicht ist es nicht nötig, aber er leckt sich dauernd die Pfoten. Ich hab sie mir angesehen, sie sind ziemlich groß. Okay, Ambrogio! Wir werden uns nach einem neuen Hund umsehen, für alle Fälle. Over! Ich will versuchen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ach, weißt du, bevor ich losging, hat mir mein Eskimo-Freund Besal erzählt, man könnte auch aus einer großen Stadt hingelangen. Aber auf dem Packeis ist Resolute Bay mit seinen 150 Einwohnern eine große Stadt. Hast du sonst noch was? Wenn nicht, dann mach's gut! Ciao, ciao, ciao, Ambrogio! Ciao, Ambrogio! Mach's gut! Bis morgen Abend! Die Eiswüste bekämpft sich selbst mit dem Geschrei der Wahl. 11. April. Hör auf zu spielen. Komm, setz dich her. Du wächst noch die Kleine auf. Was meinst du, Ambrogio? Trainieren wir ein bisschen? Nein, heute nicht, heute ruhe ich mich aus. Lass uns ein bisschen schwatzen. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Aha. Früher hat man geglaubt, der Körper sei das Gefängnis der Seele. Wie ist das bei dir, Ambrogio? Empfindest du Abscheu oder Liebe für deinen Körper? Oh, eher Liebe, würde ich sagen. Jedenfalls Respekt, denn schließlich bringt mich mein Körper dahin, wo ich hin will. Womöglich sogar bis ans Ende der Welt. Dann sind die Ozeane, die Antarktis, der Nordpol, also nicht deine Rache am Körper. Aber nein, keineswegs. Überhaupt nicht. Sagen wir also, du bist auf der Suche nach dem Wunderbaren. Ja, genau. Genau. Nach dem Wunderbaren, das in mir selber ist und in den anderen Menschen. Aber ist dieses Wunderbare nicht manchmal ein Gegengewicht zur Banalität und Monotonie des Alltags? Oh, der Monotonie des Alltags kann ich jederzeit entkommen, wann immer ich will. Meine Schwester Rita führt unsere Versicherungsagentur ganz glänzend. Eine andere Möglichkeit wäre, du bist auf der Suche nach einem Paradies auf Erden. Einem goldenen Zeitalter. Einer Utopie, die aber nicht vor uns liegt, sondern hinter uns, in der Vergangenheit. Die Menschheit bewegt sich in rasendem Tempo voran. Die Strapazen auf meinen Reisen zwingen mich zu einem Innehalten und Nachdenken. Zu einer Langsamkeit, die mich mit der Vergangenheit, von der du sprichst, sozusagen verbindet. Du weißt doch, man hat immer sehr enge Verbindungen zwischen dem Ozean, der Wüste, der Ödnis, also auch dem Pol und dem Tod hergestellt. Dem Tod und dem Scheol. Also wirklich, weißt du? Ja, Scheol, dem Reich der Toten, eine Art. Lach nur. Gleich lache ich. Aha. Pass auf. Ich will dir sagen, wie dich die braven Bürger beschreiben könnten. Du bist für sie nichts weiter als ein unsteter Vagabund. Ein arbeitsscheues Element. Ein Herumtreiber. Ja, denn die Arbeit, die ja lange Zeit als ein Fluch galt, als Strafe für die Ursünde, ist heutzutage voll rehabilitiert und steht sehr hoch in der Wertskala einer Gesellschaft, die sich voll und ganz dem ökonomischen Wachstum verschrieben hat. Lach nur. Also weißt du, es mag ja sein, dass man auf dem Eis und auf dem Meer nicht unbedingt im Schweiße seines Angesichts schuftet, aber die Anstrengung ist enorm und permanent. Versuch's mal selbst. Die Anstrengung? Klar. Du strengst dich an. Wie Tarzan. Wie King Kong. Ja, genau. Oder wie Captain Nemo. Aber geliebt wirst du dann nur von denen, die Mythen lieben. Aha. Wie Greta Garbo. So ungefähr. Pavarotti. Komm, gehen wir ins Studio zurück. Wir sind spät dran. Ciao! Ciao, Giorgio! Ciao, Giorgio! Von denen, die Mythen lieben, jawohl. Die anderen dagegen. Die sehen dich mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit, Unduldsamkeit und Neid. Ja, genau. Ich glaube, das ist es. Stopp hier. So, fertig. Okay. Fangen wir noch mal beim Krieg der Eismassen an. Apropos Ambrogio, hat dir eigentlich Krieg der Sterne gefallen? Ja, schon, allerdings muss ich... Na, lass nur, erzähl's mir ein andermal. Leg noch mal das heulende Packeis ein, das mit dem Geheul von singenden Walen. Heulendes Packeis? Also, Spur 4? Ja, Spur 4. Oh, Mama mia, Moment, Spur 4, so. Okay. Okay. Oh! Ein Tänzchen. Meine Augen brennen seit Tagen. Ich habe schon manchmal leichte Halluzinationen. Aber du reibst dich zutraulich an meinem Bein. Ein Siedler in der Wüste hatten oft einen Hund bei sich. Oder einen Hasen. Die Wüste gebiert den Mystizismus. Aber auch die Versuchungen. Die Angst. Und die Offenbarungen. Gott hat sein auserwähltes Volk in die Wüste geführt. Der Antigarten. Als Strafe für Adam. Ich möchte in ein Stück Brot beißen. In ein Stück Fleisch. Warum fress ich dann nicht, Amadok? Ich könnte nie meinen Hund verspeisen. Niemals. Ah. Ich höre dich kaum. Ich höre dich kaum. Ambrogio, was hast du gesagt? Ich hab nicht verstanden. Was ist? Over. Wie? Ich hab nicht verstanden. Wer fühlt sich nervös? Du oder ich? Over. Claudio. Claudio. Claudio. Verstehst du mich, Claudio? Ich bin aus freien Stücken losgezogen, ohne jeden Befehl oder Auftrag. Ich muss nicht die Welt retten oder die Gesellschaft. Ich bin zu einem Abenteuer mit mir selbst aufgebrochen. Einfach so, um mich auf die Probe zu stellen. Aber jetzt mache ich mir selber Angst. Die Gefahr für mich bin ich selber, Claudio. Claudio! Lass dich dein Bart, Ambrogio! Claudio! Hör zu, deine Mutter hat angerufen. Sie hat gesagt, wenn du zurückkommst, macht sie dir deine Süßspeise. Du weißt doch, wie du so machst. Claudio! Claudio, was ist los? Verheimlichst du mir etwas? Ist etwas nicht in Ordnung? Weiß nicht. Bin ich nervös? Oder bist du es? Bin ich nervös oder bist du es? Over! Du hast alles hingeschmissen, habe ich richtig verstanden. Du willst aufgeben! Ich hab dir das Flugzeug gebracht. Wie geht's? Hast du dich beruhigt? Geht's dir jetzt besser? Ja. Aber es ist zu hart. Ja. Ich schaff es nicht mehr. Ja. Für jeden Schritt, den ich vorwärts mache, treibt mich das Eis zwei Schritte zurück. Komm, lass uns das Flugzeug nehmen. Ja. Und über den Schollen fliegen. Ist das Eis wieder fest? Bist du sicher, dass du weitermachen willst? Ich bin hier, um dir zu helfen. Natürlich mache ich weiter, ich werde nicht. Nein. Klar mache ich weiter. Nein. Also, denk dran, Claudio. Sag der Presse. Ah. Sag der Presse, es tut mir leid. Ah. Das sportliche Unternehmen ist gescheitert, aber das Abenteuer geht weiter. Das Packeis ist groß und nimmt die letzten Erzählungen unserer Zeit auf. Ich habe die Regeln der Ritterlichkeit gebrochen und die Liebe der edlen Dame verloren. Komm, Amadouk, auf. Auf. Lass uns weiterziehen. 28. April. Als Schüler war ich Statist in der Scala, bei Carmen, bei Turandot. Da war ich Fallschirmspringer und habe mich bei nationalen Wettkämpfen beteiligt. Ich hatte sogar einen schweren Unfall. Ein düster, schimmerndes Licht umgab uns. Aus dem Gewimmel undeutlicher Flattergestalten über uns löste sich eine Schar von Riesenvögeln. Fahlweiß. Und krächzte ihr ewiges Tickeli, Tickeli, Tickeli. Dann stürzte unser Boot in den Schlund des Strudels, wo sich ein Abgrund auftat, uns zu empfangen. Doch plötzlich erschien eine menschliche Gestalt. Mit verhülltem Gesicht. Weiß wie der frische Schnee. Wenn ich zurückkomme, will ich das Drachenfliegen probieren. Ohren. Das macht nichts. Bravo. Ambrogio! Ambrogio! Was für ein Bart du hast und wie mager du bist. Wie ein Kind. Mit einer Maske. Willkommen zu Hause! Zu Hause! Wie geht's? Wie geht's? Und wo ist es so schlimmer? Schlimmer! Hier oder am Pol? Am Pol! Also, dort war es schon schlimmer. Ja. Das war das Schwerste, oder? Besser gesagt, das Anstrengendste, was ich bisher gemacht habe. Obwohl ich jetzt merke, hier wird es genauso hart und schwierig. Ja, danke. Na, hoffen wir. Und was meinen Sie dazu, Herr Kollege? Ambrogio, Sie sind zwar nicht verrückt geworden, aber Sie machen noch den Computer verrückt. So mit all den Daten, die Sie uns gegeben haben. Nummer 19. Kommen Sie bitte mal rein. Nein. Man glaubt es kaum, wie fest ein Flugzeug uns an die Erde bindet. Gerade wenn es startet, wenn es abhebt, sich aufschwingt, wird das Gegenbild umso stärker. Der Wunsch, das Bedürfnis, dass die Räder wieder ausgefahren werden, wieder aufsetzen mit dem kleinen Ruck auf der Piste, dass man wieder festen Boden unter den Füßen spürt und das Leben nicht mehr in der Schwebe ist. Die Malediven. Wo ich Heilung zu finden hoffe. Heilung von meiner psychosomatischen Krankheit. Das Alter ist ein Trugbild. Ein böser Zauber, wie uns der Froschkönig lehrt. Solange Käpt'n Nemo die Meere durchpflügt, wird er nie sterben. Ich habe nie vergessen, welch weite Räume Tarzans Liane verschlingen kann. Eine Liane, die einfachste und natürlichste Sache der Welt. Oder ist das bloß eine Erfindung für Kinder, sie zu besänftigen? Genau. Für Kinder. Nein, es ist keine Erfindung. Es ist ein Labyrinth. Il avait près de 7 ans. Que je suis comme paysan à l'acquérant aventure, armé de toute armure. Es geschah vor bald 7 Jahren, da ich in die Ferne zog, auf der Suche nach Abenteuern, in voller Rüstung, wie es einem Ritter geziemt. Und ich nahm den Weg zur Rechten in einen tiefen Wald. Doch wenn ich hinausgelange aus diesem Labyrinth, wenn mein Gefährte die allerletzte Prova Mirabilis bestanden hat, die ich ihm auferlegen musste. Ich bitte euch, haltet mich nicht für grausam. Ihr seht, ich duze euch jetzt wie gute Freunde. Ich glaube nämlich aus tiefstem Herzen an eine Welt von höfischen Regeln und notwendigen Prüfungen, so hart und grausam diese auch sein mögen. Wenn also, wie gesagt, mein Gefährte mich dereinst wie durch Zauber geheilt haben wird von meiner psychosomatischen Krankheit, dann, ich schwöre es, dann kann ich, wo immer ich mich auch befinden werde, wo immer er sich auch befinden wird, endlich zurückkehren, mich hingeben, meinem. Ja. Ein Komet umgarnt uns. Sie hörten Wundersame Pole. Es sprachen Ambrogio Fogar, Christian Brückner, junge Frau Eva Garg, alter Mann Alois Garg, junger Mann Matthias Hase, Claudio Michael Thomas, Besal ein Eskimo, Jochen Kolenda. Die Professoren Antonio Arrigo und Arrigo Molja, Aljoscha Sebald und Lothar Ostermann. Interviewer Reinhard Schulat. Regisseur Matthias Brambeer. Tontechniker Michael Haarkämpfer. Ton und Technik Gabriele Neugruder und Dieter Stratmann. Regieassistenz Claudia Johanna Leist. Musik Vittorio Gemetti. Regie Giorgio Bandini.